Beginnen wir mit einer Relativierung. Sie ist für die Ohren derjenigen bestimmt, die meinen Ausführungen leicht und schmerzlos werden folgen können. Es gab unter der Millionenzahl auch den echten Flüchtling, der durch alle herkömmlichen Asylverfahren anstandslos durchgekommen wäre. Er saß in jedem ankommenden Zug, man findet ihn in jeder Erstaufnahmestelle. Wir werden ihn vielleicht gerade heute in Berlin, in München und sonst wo auf der Straße treffen. Und es gab, ganz sicherlich, unter den zahlreichen Helfern aus der Bevölkerung, die sich zu Beginn der Migrationskrise an den Bahnhöfen aufreihten, viele, deren Motivation zu helfen durch die Informationslage einfach schön war. Sie haben uns das Wesen des besseren Seins bildlich vor Augen geführt. Allein Gefühle können auch zielstrebig benutzt werden. Für ein Geschäft, für eine Agenda. Gerade in der Politik, wo längst nicht alles so ist, wie es scheint. Wo vieles, allzu vieles, erscheinend gemacht wird. Auch in der sogenannten Flüchtlingskrise. Gerade hier. Zum geführten Opfer wurden gerade zu Beginn der Krise zum Beispiel all jene, die dachten, die vonstattengehende Bevölkerungsverschiebung nach Europa sei auf plötzliche, heftige Änderungen in den Unwägbarkeiten des Weltgeschehens zurückzuführen. Sicher, die Mainstream-Medien behaupteten das, sie tun es bis heute. Sie suggerieren, dass Hungersnöte oder Kriege die aktuelle Massenmigration in Gang gesetzt hätten. Dass diese Deutung nicht zutrifft, liegt eigentlich auf der Hand. Erstens gab es im afrikanisch-arabischen Raum schon immer Kriege und Hungersnöte, ohne dass es dabei auch nur ein einziges Mal zu einem Exodus Richtung Europas gekommen wäre. Und zweitens stammt der Löwenanteil des seit vorletztem Jahr in die Millionen zählenden Refugee-Tracks weder aus Kriegs- noch aus Hungergebieten. Dieses Märchen hat sich damit zwar prinzipiell erledigt, es wird aber trotzdem immer wieder aufs Neue erzählt und auch durch den einem einseitigen Nachrichtenstand ausgesetzten, mainstreamigen Medienkonsumenten immer wieder aufs Neue geglaubt. Für das zahlenseitig eher übersichtliche Klientel, der Querdenker, legte die Großpresse des eingebetteten Journalismus wiederum über alle politischen Affinitäten hinweg eine zweite Theorie für das historische Wanderungsphänomen nach. Demnach haben die Menschen der Dritten Welt erst durch die Vernetzung im Internet von den Reichtümern und Vorteilen Europas erfahren, von denen sie jetzt mit einem Schlag magisch angezogen würden. TV und Kino hat es laut dieser intellektuellen Amokfahrt weder in den 50er Jahren, noch in den 60er, noch in den 70er, noch in den 80er, noch in den 90er Jahren gegeben, auch nicht im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, jedenfalls nicht in Afrika. Außerdem müssten der genannten Erklärung zufolge Hunderttausende nach dem Zweiten Weltkrieg in die Länder ihrer französischen, belgischen, spanischen, portugiesischen und englischen Kolonialherren gezogene Drittweltbürger ausnahmslos blind gewesen sein. Natürlich hatten sie auch allesamt keinen Telefonanschluss. Briefe schreiben war ihnen gleich ganz verboten. Das Medien- und Informationszeitalter begann erst mit Erfindung von Facebook. Auch diese Erklärung des Migrationsphänomens, für die sich tatsächlich Journalisten und Wissenschaftler hergeben, die über ein geregeltes Arbeitseinkommen, einen Titel oder gar einen Wikipedia-Eintrag verfügen, ist das, was der Amerikaner salopp mit dem Kürzel BS bezeichnet. Bullshit. Also Kuhmist. Trotzdem wird auch dieses Logik-Bashing täglich von respektablen Geistesgrößen über den politischen und medialen Ladentisch gereicht. Es gibt noch weit mehr Realitätsverzerrungen, die uns von oben zugemutet werden. Einige Best-ofs gefällig? Bitteschön. Erstens übersah die Volksvertreterschaft mitsamt der ihr angeblich als kritisches Korrelativ gegenübergestellten Mediengewalt lange Zeit, dass die meisten Ankömmlinge schon sehr bald keine Syrer mehr waren, sondern waschechte Schwarzafrikaner, was allein schon wegen der Hautfarbe schnell hätte auffallen müssen. Allein das Narrativ »Hier kommen Verfolgte aus dem syrischen Kriegsgebiet« wurde noch Wochen, ja Monate weiterverfolgt. Zweitens musste das Erscheinungsbild des anziehenden Trosses auch aus einem anderen Grunde auffallen. Denn es entsprach nur wenig dem, was man sich landläufig unter bedürftigen Verfolgten darstellt. Mit den ausgemergelten Vertriebenen, die gegen Kriegsende 1945 in Deutschland ankamen, hatte es schon überhaupt nichts zu tun. Was man stattdessen sah, waren wohlerhaltene Männer, die zum Teil sogar bei der Durchreise in Budapest zugereichte Lunchpakete zurück auf die Bahngleise warfen. Weder Politiker noch Medienvertreter sahen irgendeinen Anlass, diese Logik-Schieflage zur Sprache zu bringen. Verbalisiert wurde ebenso wenig. Drittens, die Tatsache, dass es sich bei den Ankommenden weniger um Familien, sondern vielmehr bei 80-90% um junge Männer handelte. Angesichts des weit gestreuten Mediennarrativs, dass diese Migranten einer Leib- und Lebensbedrohung entkommen waren, stellt sich automatisch die Frage, wie die Geflüchteten ihre Frauen und Kinder in der behaupteten Notlage zurücklassen konnten. Eben diese Frage wurde aber weder von Politikern noch von Pressevertretern aufgeworfen. Im Gegenteil verzerrten die Medien die Realität, indem sie ihre Bildberichte gerade auf Frauen und Kinder fokussierten, mit denen sich auch Politiker gern ablichten ließen. Ein weiterer, nie behandelter Widerspruch liegt viertens im wehrfähigen Alter jener Männer, die im ersten Migrationsschub aus Syrien kamen. Warum kämpften diese nicht in ihrer Heimat gegen den IS, der die Katastrophe erst ausgelöst hatte? Warum ließen sie russische und europäische Soldaten den Job machen? Fünftens, wie können Politik und Medien bei Menschen, die um die halbe Welt durch zig friedliche Länder zu uns reisen, immer noch von Schutzsuchenden sprechen? Sind die Türkei, Griechenland, Serbien, Kroatien, Ungarn und Italien neuerdings ungeschützte Kriegsgebiete? Sind es natürlich nicht. Was zeigt, dass die Migranten nicht in erster Linie ihr Leben in Sicherheit bringen wollten, sondern zumindest auch von wirtschaftlichen Motiven geleitet waren. Sie, das ist jetzt ein Zitat, hörten auf, Flüchtlinge zu sein, als sie kein Interesse daran zeigten, sich nach Ankunft im ersten sicheren Land in Asylregister einzutragen. So schrieb völlig korrekt die Washington Times am 18. November 2015. Einen solchen Satz suchte man in der deutschen Presse bisher vergebens. Bemerkenswert ist ebenfalls sechstens, dass zu Beginn der Welle alle Medien und Politiker die Neuankömmlinge als gut ausgebildete, hochmotivierte, marktfähige Abiturienten, Ärzte und sonstige dringend benötigte Facharbeiter vorstellten. Für diese kühne Behauptung gab es aber nicht den Hauch eines Anhaltspunktes. Im Gegenteil musste von Anfang an in Rechnung gestellt werden, dass, und das ist inzwischen belegt, der größte Teil der vermeintlichen Wirtschaftsbeglücker keine höhere Schul- oder Berufsausbildung hat. Zu einem großen Teil haben wir es sogar mit Analphabeten zu tun, die die Schriftsprache nicht einmal in ihrer Muttersprache beherrschen und daher völlig ungeeignet für den deutschen Arbeitsmarkt sind. All das wusste man höherenorts und spann sich das genaue Gegenteil zusammen. Die Haltlosigkeiten der von oben ins Wahlvolk herabtransportierten Wahrheiten lag von Anfang an dermaßen auf der Hand, dass sie eigentlich bereits von Halbwüchsigen durchschaut werden kann. Dass sich gefeierte und mit Ehrungen überhäufte Politiker und Journalisten an ihnen vergreifen, erscheint somit schwer fassbar. Die Elite des Abendlands, ein Haufen von Vollpfosten? Einem Augstein mag man einiges zutrauen, vielleicht auch einem Teil der vom Drogenmissbrauch ergriffenen Grünen Partei. Aber auch die anderen? Gleich alle? Sozial- und Christdemokraten? Durchweg jede Tageszeitung? Von Fatz bis Tatz? Frau Merkel? Herr Gabriel? Klaus Kleber? Zamperoni und wie sie sonst noch alle heißen? Alle die, die die gleichen windigen Pro-Asyl-Erklärungen von sich geben, sie alle irren nur? In der Tat erstaunlich. Auch, dass all diese unsere Vordenker unisono bei ein und demselben Thema schwach werden. Parteipolitiker und konkurrierende Zeitungsredaktionen aller Couleur, deren Berufe es gerade ist, verschiedene und gegensätzliche Meinungen abzubilden und zu haben, werden allesamt über Nacht blind oder wahnsinnig und ticken auf einmal alle im Gleichtakt? Wo gibt's denn sowas? Ja, wo bitte? Zuhörern, die es zu dieser Frage hin geschafft haben und die ehrlich an einer Antwort interessiert sind, sei anempfohlen, den einen oder anderen Südländer aus dem Bekanntenkreis in die Rätsellösung mit einzubeziehen. Um hier vorzugreifen, Sie werden von einem Türken sehr schnell den Begriff tiefer Staat serviert bekommen und bei einem verständnisfreien Gesichtsausdruck nichts als Mitleid ernten. Ein Italiener hingegen mag das Treiben der P2-Loge ins Feld führen. Bitte beachten Sie hier den höhnischen Unterton in der Stimme Ihres Gegenübers oder gar dessen zügig endenden Gesprächsbedarf, wenn Sie sich erdreisten, diese Okkultlobby als rein italienisches Phänomen abzutun. 9 von 10 Deutschen tun das. Sich selbst für gut informiert haltend, sind sie häufig das genaue Gegenteil. Sie entsprechen dem im Ausland so beliebten Typus des ewig besserwissenden teutonischen Herrenmenschen, der in Wirklichkeit gerade dort am ahnungslosesten ist, der dort am allerwenigsten weiß, wo er sich für den beschlagensten hält, auf dem rutschigen, hochverkommenen und korrupten Feld der Politik. Fakt ist, der türkische tiefe Staat, ein Zusammenspiel aus Politik, Medien, Geheimdiensten und organisierter Kriminalität, gilt völlig zu Unrecht als türkische Erfindung. Ersonnen und aufgebaut wurde das bananendemokratische Konstrukt unter den Augen und hilfreichen Händen der NATO und vor allem der CIA. Gleiches gilt für die hochpolitische Freimaurerloge P2, die in den 70er Jahren in Italien von ganz links bis ganz rechts alle wesentlichen Politiker und Zeitungen unter einem Dach zusammenführte. Dazu Bankiers, Juristen und, dem türkischen Vorbild folgend, mafiöse Gruppierungen. Die Regeln der parlamentarischen Demokratie waren damit planmäßig außer Kraft gesetzt. Auseinandersetzungen gab es in den wichtigen internationalen Fragen nicht mehr. Sozialisten, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale, Rechte spielten von da an italienische Politik. Die eigentlichen Entscheidungen aber wurden im Logentempel getroffen. Gibt's nicht bei uns? Fehlanzeige. Der bewusst als Geheimclub auftretende Verein der Freimaurer ist auch in Deutschland übermächtig, auch in Großbritannien, auch in Frankreich und sonst wo. Ich verweise gerade an dieser Stelle sehr gern auf den wie immer mainstreamig gehaltenen Quellenkatalog. In ihren abgeschiedenen und elitären Hochgradzirkeln ballen die Logen eine Macht, die jener der P2 in wenig nachsteht. Nach wie vor und hier wie dort kann die okkulte Superlobby mit Mitgliederlisten aufwarten, die bei Bedarf den demokratischen Wettbewerb mühelos außer Kraft setzen. Die verschwiegenen Brüder vereinigen Führungsinstanzen sämtlicher Parteien, Medien, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände. Etliche Staatschefs und mittlerweile auch Chefinnen sind Mitglied des Ordens. Bekannte Powerlobbys wie Bilderberger und Trilaterale gelten als werktätiger, verlängerter Arm des erlesenen Clubs. Letztere Tatsache belegt eindrucksvoll, dass sich die Logengemeinschaft in ihren politischen Hochgraden zu höherem, ja zu ganz großem berufen fühlt. Zitat: In dem, was in den Oststaaten geschieht, sagte zum Beispiel Italiens christdemokratischer Regierungschef Ciriaco De Mita angesichts des sowjetischen Zusammenbruchs 1989 bis 1991, erkennt man die unvorstellbare Präsenz der internationalen Freimaurerei. De Mita, der gegen Ende seiner Politkarriere Ältester des Europaparlaments war und dort dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten angehörte, hätte sicher auch beim Thema Europa einiges Licht ins Dunkel werfen können. Tatsächlich wurde der europäische Einigungsprozess in seiner EG-weichen, EU-entschiedenen sowie noch vor uns liegend Vereinigte Staaten von Europa übersteuerten Form stets von Freimaurern begleitet, getragen und vorgedacht. Jeder Schritt dieses Völkerbundes im Kleinen ist das Bauwerk der Freimaurer, das errichtet werden musste, weil es sich in den Bildern und Prophetien der Bibel wiederfindet, welche sich die okkulten Brüder und Schwestern zur Richtschnur ihres politischen Handelns nehmen. Es ist von daher kein Zufall, dass das Europaparlament dem biblischen Turm zu Babel nachempfunden wurde. Ich verweise hier ausdrücklich auf die Bilder in der Fußnote. Da ist eine URL dazu. Es ist ebenso wenig Zufall, dass der Leiter der Kulturabteilung des Europarats, Paul Levy, Mitte der 50er Jahre die Europafahne so gestaltete, wie wir sie heute kennen. Denn Levy ließ sich hier selbst eingestandenermaßen von einem der letzten geweissagten Zeichen am Himmel inspirieren, genannt in der Offenbarung des Johannes. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. So ziert bis heute in allen Staaten der Europäischen Union der goldene Sternenkranz die Europafahne. Das erfahren wir aus der Tageszeitung Die Welt, die über die tiefere Bedeutung dieses Bildes fortsetzt. Die 12-Zahl der Sterne ist ein Hinweis auf die 12 Stämme Israels und somit auf das auserwählte Volk Gottes. Das Verschwörungstheorien Apoldeblatt weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass laut Offenbarung diese Frau den Messias gebärt. Der, das sei hier dazu gesagt, ebenfalls eine Rolle im Logentum spielt, wo man sich, gemäß Offenbarung des Johannes, an einer zweiten Wiederkehr einer Erlösergestalt inspiriert, der man zuarbeiten will. Auch die europäische Umvölkungspolitik entspricht dem Willen der Freimaurerei, möglicherweise, weil diese Entwicklung als gottgewollt von Gelehrten aus prophetischem Schrifttum herausgelesen wird, möglicherweise auch, weil ethnisch identitär neutralisierte Menschen leichter für die geplante One World, die grenzenbefreite neue Weltordnung, zu gewinnen sind. Offen und politisch wurde die Abschaffung der europäischen Völkervielfalt zuerst in den frühen 20er Jahren angedacht, von Graf Nikolaus Coudenhove Kalergi, dem Gründer der Pan-Europa-Bewegung, die als früheste Keimzelle der Europäischen Union gilt. Im Auftrag seiner Wiener Freimaurerloge Humanitas verfasste Kalergi die Multikulti-Schriften Adel 1922 und Praktischer Idealismus 1925. Im letzteren Buch lesen wir, Zitat: Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteilen zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch die Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen. Interessante Fußnote: Über dem altägyptischen Mischvolk des europäischen Zukunftsstaats hieß Kalergi die nicht vermischte Oton-Adelsrasse der Juden als Herrscher willkommen. Durch, Zitat, künstlichen Ausleseprozess veredelt und zu einer Führernation der Zukunft erzogen. So hat eine gütige Vorhersehung Europa in dem Augenblick, als der Feudaladel verfiel, durch die Judenemanzipation eine neue Adelsrasse von Geistesgnaden geschenkt. Zitat Ende. Es scheint vor diesem Hintergrund geradezu konsequent, dass die Pan-Europa-Bewegung mit den Rothschilds und Warburgs von Anfang an die Aufmerksamkeit der beiden wichtigsten jüdischen Finanzdynastien genoss. Allein Max Warburg lobte Kalergi zufolge bereits 1924 als Anschubfinanzierung für diese Früh-EU-Organisation die beträchtliche Summe von 60.000 Goldmark aus. Der noble Spender organisierte für den Grafen eine Amerikareise, um ihn seinem Bruder Paul Warburg vorzustellen, der wiederum sowohl für die Gründung der amerikanischen Zentralnotenbank FED als auch für die Taufhebung des US-Super-Think-Tanks CFR verantwortlich zeichnete. Pauls Sohn James P. Warburg, 1933 bis 1934 Finanzberater des US-Präsidenten Roosevelt, drohte ganz im Sinne der One-World-Lobbyisten 1950 vor dem US Senate Committee on Foreign Relations, Zitat, "We shall have a world government, whether or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consent or by conquest." Zitat Ende. Noch heute scheinen Vertreter von Kalergis ethnischem Adel mit dem sonderbaren Bevölkerungsplan des Visionärs, ein großes Mischvolk unter einem kleinen, reingebliebenen, zu liebäugeln. Jedenfalls fällt auf, dass sich die Leiter jüdischer Verbände fast unisono pro Multikulti äußern und den Millionen-Migrationsstrom willkommen heißen. Während sie zugleich immer wieder Verständnis für die regressive Aufnahmepolitik Israels zeigen. Da Schweden und Deutschland das Zentrum des Umvolkungsprojekts darstellen, sollen hier stellvertretend für die jüdischen Migrationsbefürworter zwei interessante Stimmen gezeigt werden, die sich in der Sprache auffallend ähneln. Zunächst der in Deutschland gebürtige jüdische Harvard-Professor Jascha Munk. Er sagte im September 2015 gegenüber dem Spiegel, Zitat, "In Westeuropa läuft ein Experiment, das in der Geschichte der Migration einzigartig ist. Länder, die sich als monotheistische, monokulturelle und monoreligiöse Nationen definiert haben, müssen ihre Identität wandeln. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, wir wissen nur, dass es funktionieren muss." Ende Zitat. Munk, der in Harvard politische Theorie unterrichtet und als freier Publizist regelmäßig für die New York Times, das Wall Street Journal, Foreign Affairs und die Zeit schreibt, behauptet weiter, die hereinströmenden Muslime seien gut für Multikulti und Multikulti sei gut für eine kulturell entspannte Normalität. Wörtlich, ein Deutschland, in dem sich Juden wohlfühlen, ist ein Deutschland, in dem sich auch Muslime wohlfühlen. Ende Zitat. Eine Bewertung, die, siehe Fußnote, kaum weiter an der bewissenschafteten Realität vorbeigehen könnte. Als schwedische Vertreterin der ethnischen Neugestaltung des Abendlandes soll die im jüdischen Leben Europas durchaus wichtige schwedisch-israelische Doppelstaatsbürgerin Barbara Lerner-Spektre genannt sein. Sie gründete die Stockholmer Lehranstalt Paideia, die unter anderem mit der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, dem größten Institut dieser Art in Europa, kooperiert und bis 2011 bereits über 200 Personen aus 35 Ländern für Führungspositionen für die Erneuerung der jüdischen Kultur in Europa ausgebildet hat. Ihr Mann Philipp Spektre amtierte von 1982 bis 1999 als Exekutivdirektor der israelischen Masorti-Bewegung und von 1999 bis 2006 als Rabbiner der Stockholmer Zentralsynagoge. 3 Jahre nach seiner Pensionierung, Anfang 2009, verurteilte die schwedische Regierung Israels Gaza-Feldzug, was schwere diplomatische Verstimmungen und einen regelrechten Pressekrieg zur Folge hatte. In dieser zugespitzten Situation strahlte das israelische Fernsehen im September 2010 einen englischsprachigen Beitrag unter dem Titel "The Jewish Community of Sweden" aus, in dem Barbara Lerner-Spektre eine bis dahin unbekannte israelitische Mission zur Sprache brachte. Zitat: "Ich denke, es gibt einen Wiederanstieg des Antisemitismus, weil Europa an diesem Zeitpunkt noch nicht gelernt hat, multikulturell zu sein. Und ich denke, wir werden teilhaben an den Geburtswehen dieser Umwandlung, die stattfinden muss. Europa wird nicht mehr aus monolithischen Gesellschaften bestehen, wie es noch im vorigen Jahrhundert der Fall war. Juden werden eine zentrale Rolle dabei spielen. Es ist eine ungeheure Umwandlung, die Europa machen muss. Sie gehen jetzt in den multikulturellen Zustand über und man wird es den Juden übel nehmen wegen unserer führenden Rolle. Aber ohne diese führende Rolle und ohne diese Umwandlung wird Europa nicht überleben." Zitat Ende. Diese Worte stehen stellvertretend für eine fundamentalistische Denkart, die die Auflösung der europäischen Nationalvölker in einer globalisierten Welt nicht nur als historisch unvermeidlich ansieht, sondern geradezu als moralischen Imperativ verlangt. Hier spielt, ich greife da späteren Ausführungen vor, ein biblisches, prophetisches Moment mit hinein. Es ist vor diesem Hintergrund vielsagend, dass die Filmkommentatorin Sekunden vor Spectres Statement davon spricht, dass es Kräfte gibt, die sie und Israel verstehen und unterstützen. Wobei die Kamera ausgerechnet in dem Moment auf einem Freimaurertempel ruht. Dass Lana Spectre zusammen mit Mitgliedern ihrer Paideia-Organisation bei einem Pressetermin recht aufdringlich den Freimaurergruß entbietet, rundet das Bild nur ab. Man kann sich das Foto im Quellenanhang ansehen. Das Handzeichen ist witzigerweise auch als Tahid- oder Tauhid-Gruß bei Dschihadisten und Salafisten verbreitet. Spectres Twitter-Konto wurde übrigens Anfang 2015 gesperrt. Grund: Sie hatte dort im November und Dezember 2014 unter dem genozidalen Hashtag #EndWhitePeople kommuniziert. Von hier bis zur heißen Phase des europäischen Umvolkungsprozesses im Sommer 2015 dauerte es jetzt nur noch 5 Monate. Und diese Phase wollen wir uns jetzt in Einzelabläufen zum ersten Mal etwas genauer ansehen. Lediglich in einem ersten Anlauf, denn wir nehmen im Folgenden das Ereignis Schritt für Schritt auseinander. Von außen nach innen, wie die Schalen einer Zwiebel. Nach wie vor prophetisch, denn immer noch Monate vor dem Anlanden der afrikanisch-nahöstlichen Millionen an den Gestaden Europas, schrieb Barbara Kudenhove-Kalergi in ihrer Kolumne für den österreichischen Standard, dass O-Ton jetzt für Europa eine Epoche der Völkerwanderung und Masseneinwanderung anbricht, die die Bevölkerungsstruktur Europas noch gehörig durcheinanderbringen wird. Es ist unumkehrbar. Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder nicht. Wir leben in einer Ära der Völkerwanderung. Sie hat eben erst begonnen und sie wird mit Sicherheit noch lange nicht zu Ende sein. Ende Zitat. Die Worte, die uns ein wenig an Barbara Lana Spectre erinnern, stammen vom Januar 2015. Barbara Kudenhove-Kalergi ist die Nichte von Graf Richard Nikolaus Kudenhove-Kalergi. Was Spitzfindige daran erkennen mögen, dass sie in ihrem Artikel von der Gleichschaltung der Kulturen spricht und der Mehrheit von braunen und schwarzen Gesichtern, die man bereits in der Londoner U-Bahn sehen könne. 3 Monate später, im März 2015, wurde in Deutschland, wo die Sozialleistungen für Asylbewerber eh schon so hoch waren wie sonst nirgend auf der Welt, der Satz noch einmal deutlich angehoben. Eine hochmagnetische Wirkung, nachdem weniger als ein Jahr zuvor die Gelder für das UN-Welternährungsprogramm, das die syrischen Flüchtlingslager versorgte, durch die einzelnen Staaten wie Deutschland auch nach eindringlichstem Bitten nicht erhöht wurden. Wir werden später sehen, dass beide Faktoren, die Unterversorgung der Lager auf der einen Seite und der deutsche Honigtopf auf der anderen, wesentliche Anstoßpunkte dafür waren, dass sich die erste wirklich hohe Migrationswelle Richtung Zentraleuropa überhaupt erst in Bewegung setzte. Soweit zum März. Am 3. Mai nahm dann der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, die Kanzlerin mitsamt ihrer Nation ins Gebet. Bei einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau sprach er den Deutschen ausdrücklich eine moralische Verpflichtung zu, Asylbewerber aufzunehmen. Dabei nannte er die Deutschen mit Blick auf den Holocaust, O-Ton, ein angebliches Kulturvolk, das in die Barbarei abgerutscht ist. Wörtlich weiter: Deutschland hat so viel Unheil über die Welt gebracht. Es steht bei so vielen Ländern tief in der Schuld. Wir sind das letzte Land, das es sich leisten kann, Flüchtlinge und Verfolgte abzulehnen. Wenn ich sehe, dass in Dresden immerhin 10.000 Menschen einem Islamhasser und Rechtspopulisten wie Geert Wilders zujubeln, wird mir übel. Zitat Ende. Die Bedrohung durch islamistische Terroristen sei, so Schuster, kein Grund, ein christlich-jüdisches Abendland ohne Muslime zu proklamieren. Was der für seine dezidiert pro-jüdische Haltung bekannte Wilders, er ist selbst mit einer Jüdin verheiratet, tut. Interessanterweise argumentiert hier wieder einmal ein sogenannter Populist wesentlich logischer und konsequenter als ein hauptamtlicher Sprecher des Judentums, der erst 3 Monate zuvor seine Schutzbefohlenen davor gewarnt hatte, Zitat, in muslimisch geprägten deutschen Stadtteilen öffentlich die Kippa zu tragen. Dass es darüber hinaus deutlich grenzwertig ist, den Holocaust heranzuziehen, um für uneingeschränkte Flüchtlingsaufnahme zu werben, ist dann nur eine Fußnote. Und was Beschimpfungen, wie angebliches Kulturvolk, mit Aussöhnung zu tun haben, weiß nur Schuster für sich allein. Aber es ging wohl mehr um ein Aufbauen migrationspolitischen Drucks gegen die deutsche Regierung. Das Pressefoto der Veranstaltung zeigt die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, die sich ebenfalls nachhaltig für die Aufnahme der islamischen Flüchtlinge aussprach, direkt neben ihr die Bundeskanzlerin Angela Merkel. 48 Stunden nach dieser unschönen Kopfwäsche brachte die gut mit Regierungskreisen vernetzte Zeit eine in der deutschen Presse eher seltene Betrachtung zum Thema Asyl, die man als indirekte Replik auf Schusters Attackenbrett lesen konnte. Titel: Rassismus, Israelis zweiter Klasse. Text: Seit Jahren erleben schwarze Juden in Israel Rassismus. Seit Jahren klagen die Israelis äthiopischer Herkunft über Benachteiligung und Diskriminierung. Fabriken nutzen sie als Arbeiter aus oder beschäftigen sie erst gar nicht. Wohnungsbesitzer wollen nicht an sie vermieten. Schulen lehnen ihre Kinder ab. Busfahrer lassen sie stehen. 3 Tage nach dem Zeitartikel versteifte sich durch offenbar gezielt gesetzte Leaks eine bereits Ende April angelaufene Kampagne gegen die Bundesregierung. Während im ersten Durchlauf ruchbar gemacht wurde, dass der Bundesnachrichtendienst im Dienst der NSA die französische Regierung und die EU-Kommission ausspioniert hatte, ging es nun um die NSA-Abhöraffäre gegen Deutschland aus dem Jahr 2013. Bitte stellen Sie in diesem Zusammenhang in Rechnung, dass auf dem Feld verdeckter Kriege Staaten erst übernahmereif geschossen werden, bevor die Armeen letzten Endes die Mauern der gegnerischen Festung auch wirklich erklimmen. Am 10. Mai 2015 texteten die deutschen Wirtschaftsnachrichten, Zitat, die öffentliche Demontage von Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt Fahrt auf. Nun wurden E-Mails bekannt, die zeigen, wie die Amerikaner die Kanzlerin knallhart auflaufen ließen. Am Wochenende veröffentlichten Medien E-Mails, aus denen man schließen kann, dass die Amerikaner Merkel in der Spionageaffäre weder decken wollten, noch die Kanzlerin scheinbar überhaupt ernst nahmen. Die E-Mails wurden von der Süddeutschen, dem NDR und dem WDR bekannt gemacht. Die Bild-Zeitung, in früheren Jahren eine treue Verbündete der Bundeskanzlerin, bereitete die Dokumente genüsslich auf und stellt die Bundeskanzlerin und ihren wichtigsten außenpolitischen Berater, Christoph Heusgen, als unfähig dar, sich in Washington durchzusetzen. Die Kombination aus öffentlich-rechtlichen Sendern und Bild-Zeitung, die beide gemeinsam gegen die Bundeskanzlerin vorgehen, dürfte Merkel einigermaßen alarmieren. Ende Zitat. Abermals 3 Tage später erklärte der Leiter des Innenressorts der Süddeutschen zur BND-Affäre, Merkel hat gelogen und lügen lassen. Es sind dies nebenbei gesagt die gleichen Medien, die die Kanzlerin nur Wochen später für ihr ungesetzliches Einbrechen gegenüber dem Massenansturm von Asylanten abfeiern werden und das überwiegend heute noch tun. Die Spitze der Kampagne war im ersten Juni-Drittel erreicht, als sich die Journalie bereits Gedanken um Merkels Nachfolge machte. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen wir, O-Ton, sie hustet. Ein Reizhusten, den sie schon eine Weile nicht los wird. Ihr Arzt hat schon länger gesagt, sie müsse sich schonen, müsse ein bisschen kürzer treten. Was, wenn sie beschließt, früher von Bord zu gehen und nicht zuzuschauen, wie die immer nervöser werdende SPD das Regierungsbündnis aufkündigt? Wenn sie als erste Regierungschefin der Bundesrepublik nicht warten will, bis sie abgewählt wird, wie Kohl oder Schröder? Bis die eigene Partei sie verdrängt, wie Adenauer? Bis ein Spionageskandal, wie bei Willy Brandt, oder der Seitenwechsel des Koalitionspartners, wie bei Helmut Schmidt, sie das Amt kostet? Ist es Angela Merkel zuzutrauen, dass sie selbstbestimmt geht? Ihren Ruhm würde es mehren. Jedenfalls dann, wenn sie nicht gerade mitten in einer großen Krise verschwände. Doch irgendwelche Krisen und internationale Herausforderungen gibt es immer für ein Land wie Deutschland. Ende Zitat. Diese von der FAZ genannte Krise zieht in exakt diesen Tagen des Juni 2015 am Horizont herauf. In Ungarn entwickelt sich langsam, aber bestimmt ein Flüchtlingsproblem. Merkel-Deutschland, das in dieser sich zuspitzenden Krise eine für Europa tragische Schlüsselrolle spielen sollte, der Brexit war eine direkte Folge der Asyllawine, musste sich vorbereiten und tat es auch. In einer ganz merkwürdigen Tagung oder besser gesagt einem ganz außergewöhnlichen Tagungsort. NTV meldete am 23. Juni unter der Überschrift Konferenz in ungewöhnlichem Setting, Innenminister treffen sich in Synagoge. O-Ton. Die Innenminister von Bund und Länder werden sich auf ihrer Konferenz am Mittwoch in Mainz erstmals in einer Synagoge treffen. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der rheinland-pfälzische SPD-Ressortchef Roger Lewenz, hat seine Amtskollegen zum internen Gespräch in die neue Synagoge in Mainz geladen, wie das Ministerium mitteilte. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Themen Asyl und Flüchtlinge. Zitat Ende. Der Münchner Merkur bestätigt ebenfalls am 23., das Top-Thema sei Asyl. Das Thema Grenzkontrollen werde ebenfalls zur Sprache kommen. Der Fokus weist zudem, dass an der Konferenz auch die Präsidenten von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz teilnehmen. Die turnusgemäße Frühjahrstagung der deutschen Innenminister nicht in Amtsräumen, sondern in einer Synagoge. Was hat sich die deutsche Kanzlerin dabei gedacht? Was für ein Zeichen wollte Europas Vormächtige hier setzen? Oder setzte hier der Gastgeber ein Zeichen seiner eigenen Macht? Lana Spektres Ankündigung der jüdischen Führungsrolle bei der kommenden Migrationierung Europas kommt hier natürlich in Erinnerung. Die Adelsrasse des EU-Gründervaters Kutenhove-Kalergi. Jeder aufrechte Demokrat mag nun zu Recht einwenden, eine Synagoge stelle an sich keine Macht dar. Die gewählten Staatsführer seien frei in ihrer Machtausübung und in erster Linie ihrem Wahlvolk verpflichtet. Das stimmt und wiederum auch nicht. Angela Merkel als in der Politik erfahrene Europapreisträgerin der Kutenhove-Kalergi-Stiftung weiß das längst. Viele Hörer dagegen nicht. Lauschen wir also noch einmal dem Freimaurergraf, was er in einem seiner letzten Bücher darüber sagt, wie Politik geht, wie sie funktioniert. Zitat: Heute ist Demokratie Fassade der Plutokratie. Weil die Völker nackte Plutokratie nicht dulden würden, wird ihnen die nominelle Macht überlassen, während die faktische Macht in den Händen der Plutokraten ruht. In republikanischen wie in monarchischen Demokratien sind die Staatsmänner Marionetten, die Kapitalisten Drahtzieher. Sie diktieren die Richtlinien der Politik. Sie beherrschen durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler, durch geschäftliche und gesellschaftliche Beziehungen die Minister. Die Plutokratie von heute ist mächtiger als die Aristokratie von gestern, denn niemand steht über ihr als der Staat, der ihr Werkzeug und Helfershelfer ist. Ende Zitat Kutenhove-Kalergi. Plutokratie bedeutet Geldherrschaft. Plutokraten sind Superreiche, die das Geschäft der großen Politik an sich reißen. Nimmt man das geflügelte Wort des Goldman Sachs-Chefs Lloyd Blankfein für bare Münze, dass er mit seinem Politbankhaus, in Anführungszeichen, das Werk Gottes verrichtet, dann ist er ein Vertreter von Kalergis Adelsrasse, der sein Handeln sogar auf ein religiöses Motiv zurückführt. Ein anderer, angeblich atheistischer Aktivposten derselben über Regierungen und Staaten stehenden Plutokratiekaste ist George Soros, der in absoluter Kaltschnäuzigkeit von sich selbst sagt, wenn es jemals einen Mann gab, der dem Stereotyp eines jüdisch-plutokratischen, bolschewistischen, zionistischen Weltverschwörers entspricht, dann bin ich das. In Ungarn geboren, machte Soros auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs zuerst als Teenager Geschäfte mit den Nazis, er nennt die Zeit die glücklichste Zeit seines Lebens, scheffelte dann nach dem Krieg durch Spekulationen an der Börse Milliarden und schiebt seitdem in Sachen Umsturz weltweit Kulissen. Letztere Unternehmungen kreisen bei ihm meist um drei Kernziele. Erstens die Ruinierung gewachsener Nationalstrukturen, zweitens das finanzielle Kosten-Nutzen-Plus auf dem eigenen Konto, drittens strategische Gewinne der US-Geopolitik. Soros begleitete praktisch die gesamte jetzt anlaufende Völkerwanderung von ihrer Entstehung bis zur Flutung Kerneuropas. Der Name des umtriebigen Geldhais fällt dabei so häufig, dass es fast den Anschein hat, dass die Walze eines seiner ureigensten Destabilisierungsprojekte wäre. Just im Zeitfenster der deutschen Innenministerkonferenz in der Synagoge zu Mainz zündelte Soros bereits auf der Balkanschleuserroute. Konkret im verschlafenen Ländchen Mazedonien, ein formal gut kontrollierbares Nadelöhr, an dem die Wochen später ankommenden Menschenmassen blockiert werden konnten. Dies aber entgegen früheren Gepflogenheiten nicht mehr wurden. Ein folgenschwerer Aussetzer. Ist er direkt der brutalen Lobbyarbeit unseres hochelitären Strippenziehers zuzuschreiben? Vieles bleibt hier noch heute im Dunkeln. Fakt ist jedoch, dass Soros im Verbund mit der formal serbischen Revolutionsfirma Canvas, vormals Otpor, und CIA-Frontorganisationen wie die Agentur für internationale Entwicklung, USAID, oder Nationale Demokratiestiftung, NED, die gewählte mazedonische Regierung nahe an einen Umsturz führte. Das Kleeblatt hatte bereits bei den Absetzungen von Milosevic und Mubarak sowie dem ukrainischen Euromaidan erfolgreich zusammengearbeitet. Mitte Juni liberalisierte daraufhin Mazedonien, das bisher als Migrationspuffer nach Zentraleuropa gewirkt hatte, seine Transitpolitik, indem es drei Tagesvisa zur Durchreise ausgab, was wiederum in Ungarn die nun dort eintreffenden Flüchtlingszahlen erheblich verstärkte. Zusätzlich goss die Bundesregierung noch Öl ins Feuer. Seit Ende August 2015 wandte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Dublin-Verfahren auf syrische Flüchtlinge nicht mehr an. Die Asylanträge von Syrern wurden seitdem in Deutschland bearbeitet. Abschiebungen in den Ersteinreisestaat gab es nicht mehr. Natürlich wurde dieses Vorgehen sofort von Österreich und Ungarn kritisiert, weil diese kommt ruhig erstmal an Praxis zu einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahl nach Kerneuropa führen musste. Gleichzeitig stimulierte, laut The Washington Post, Bundeskanzlerin Merkels öffentliche Zusicherung, Deutschland werde Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern zumindest ein Bleiberecht erteilen, in Verbindung mit den per Fernsehen international verbreiteten Videos, in denen Deutsche die Flüchtlinge willkommen hießen, zunehmend die Fluchtbewegung und bewirkte, dass Deutschland als Fluchtziel populär wurde. Anfang September 2015 kam es zu Massenausbrüchen aus Asyllagern und Tumulten mit Flüchtlingen, die sich weigerten, in Ungarn registriert zu werden, um zu verhindern, nach der Registrierung von Deutschland dorthin zurückgeschickt zu werden. Anfang September 2015 beschloss Merkel ohne Konsultation des Deutschen Bundestages, Flüchtlinge aus Ungarn auch ohne Registrierung und Prüfung des Asylanspruchs nach Deutschland einreisen zu lassen. Die Bundespolizei wurde von der Regierung direkt angewiesen, Ausländer, die ohne Aufenthaltstitel die Grenze überschreiten wollten, nicht aufzuhalten. Zur Zurückweisung war die Bundespolizei aber nach dem Aufenthaltsrecht de jure verpflichtet. Also auch hier abermals ein weiterer klarer Rechtsbruch. Diese letzte Entscheidung ist wahrscheinlich der wichtigste Eckstein in Merkels Politik der offenen Tür. Die Frage ist, ob sie ihre Willkommenskultur selbst erfunden hat oder ob der Kanzlerin diese von höher geordneten Eliten aufgetragen wurde. Halten wir uns noch einmal vor Augen, dass der umvolkungsbegeisterte Graf Coudenhove-Kalergi, dessen Preisträgerin Merkel ist, seine europäischen Zentralisierungspläne im Auftrag einer Loge schrieb. Und halten wir uns ebenfalls vor Augen, dass die wichtigsten europäischen Logenverbände am 7. September 2015 ein gemeinsam unterzeichnetes Dokument veröffentlichten, das die deutsche Politik dieser und der nachfolgenden Tage gut umreißt. Nicht weniger als 28 Obedienzen haben diese offizielle Erklärung unterzeichnet, in der es heißt, Zitat, die europäischen Freimaurer-Obedienzen sind bestürzt über die Tragödie, die Migranten durchleben, die aus Kriegs- und Elendsländern geflohen sind. Sie appellieren daher an die europäischen Regierungen, sie mögen die erforderlichen gemeinsamen politischen Maßnahmen für einen würdevollen und menschlichen Empfang dieser in Not und Gefahr befindlichen Menschen ergreifen. Die Unfähigkeit der Staaten, nationale Egoismen zu überwinden, ist ein neues Signal für ein krankes Europa, in dem das Eigeninteresse über das Allgemeininteresse gestellt wird. Die Freimaurer-Obedienzen erinnern daran, dass der Respekt der Menschenrechte und das Prinzip der Menschenwürde zu den Gründungsprinzipien des Europäischen Hauses gehörte. Auf der Grundlage solcher Prinzipien ist die Solidarität der Nationen entstanden. Der Geist der Solidarität ist jetzt noch notwendiger angesichts der Umwälzungen, die sich in zahlreichen Weltgegenden vollziehen. Die Geschichte des europäischen Kontinents zeigt, dass er aus zahlreichen Völkerwanderungen hervorgegangen ist, und daher müssen die gegenwärtigen Dramen einen Appell an das Gewissen provozieren und eine neue Willkommenspolitik generieren. Geschieht das nicht, dann wird der europäische Kontinent zum Schauplatz von Abspaltungen und Konflikten, die die Völker erneut ins Unglück stürzen. Mit einer neuen Aufheizung des Nationalismus ist ebenfalls zu rechnen. Die gegenwärtige Tragödie sollte die Geburtsstunde der Wiederbelebung und Erneuerung des europäischen Traums sein. Die unterzeichnenden Freimaurer-Obedienzen erwarten nun Taten, in denen die Gründungswerte der Solidarität und der Brüderlichkeit ihren Ausdruck finden. Zitat Ende. Das Dokument stammt, wie gesagt, vom 7. September. Angesichts der Vielzahl an beteiligten Logen, die ihrerseits den Text zweifelsohne noch einmal intern vordiskutiert und dann international quer abgestimmt haben, kam diese freimaurerische Aktivität spätestens Ende August in Gang. Sie begleitete demnach die grenzgefährdenden Aktivitäten des Bundeskanzleramts. Merkel prägte in dieser Zeit drei Formeln, die in dieser Frage bis heute als eherne Umvolkungsformeln weitergetragen werden. Erstens, Zuwanderung knüpft sich an keine Bedingungen und steht über dem Recht. Zweitens, die Zuwanderer sind eine Chance für Deutschland. Drittens, wir schaffen das. Die zweite Formel kam 4 Tage nach Veröffentlichung der Freimaurerdeklaration und setzte den Satz »Wir schaffen das« fort mit den Worten »Egal, wie viele kommen mögen«. Denn am 11. September 2015 erwiderte die Kanzlerin auf die Frage der Rheinischen Post, wie viele Asylanten Deutschland denn stemmen könne, dass das die falsche Frage sei. Anführungszeichen »Das Grundrecht auf Asyl kennt keine Obergrenze«, so die Kanzlerin. Zu Deutsch, selbst wenn das Land, von dem sie laut Amtseid Schaden abwenden soll, mit der durch die von der Rheinischen Post angesprochenen Millionenflut nicht klarkommen sollte, bleiben die Grenzen offen. Es wird erstmal weiter aufgenommen. Brechen wir die Vorgänge vom Sommer 2015 auf 3 Sätze runter. Erstens, die illegale Masseneinwanderung schwappte mit voller Wucht nach Mitteleuropa, als sie von Chefgastgeberin Angela Merkel eingeladen wurde. Zweitens, was Merkel praktizierte und danach offensiv fortsetzte, war eine neue Willkommenspolitik. Exakt diese war, wörtlich, in einem offenen Appell an die europäischen Regierungen von der weltweit mächtigsten und einflussreichsten Lobbygruppe der Freimaurerei gefordert worden. Die Frage, ob die Bundeskanzlerin hier eine Agenda der beteiligten Frauengroßloge von Deutschland umsetzt, ist durchaus berechtigt. Das eurozentristisch-globalistisch umfolgende Programm passt. Auch dass das Epochereignis so klarsichtig von Barbara Kudenhove-Kalergi vorausgesehen wurde, der Nichte des umvolkungsbegeisterten freimaurerischen EU-Stammvaters. Es war übrigens auch Graf Kudenhove, der am Taufbett der Europäischen Gemeinschaft die Europahymne ausgesucht hatte. Es ist dies Beethovens Vertonung von Schillers An die Freude. Das Gedicht entstand als Auftragsarbeit für die Tafel einer Dresdner Freimaurerloge, die als zweitälteste noch existierende Loge Deutschlands gilt. Ihr Name? Zu den drei Schwertern und Astrea zur grünenden Raute. Was für ein einzigartiger Zufall, dass Angela Merkel als unstrittige Führerin EU-Europas den Beinamen die Raute trägt, weil sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit ihren Händen ein sonderbares Zeichen formt, das eben einer Raute ähnelt. Dieses geformte Symbol ist definitiv alles andere als eine naheliegende Handstellung. Entspannt sieht es auch nicht gerade aus. Das Interessante ist nun, woran es Freimaurern noch erinnert, und zwar an ihr ureigenstes Vereinswappen, nämlich Winkel und Zirkel aufeinandergelegt. Ist Merkel Freimaurerin? Niemand außer Freimaurer selbst werden darauf antworten können. Dürfen werden sie es nicht, denn der Club hält seine Mitglieder geheim. Was wir wissen ist, dass die Kanzlerin Mitglied des freimaurernahen Rotary-Clubs ist und dass ihr noch zwei weitere hocheinflussreiche US-Zirkel die Pforten geöffnet haben, die als freimaurerische Frontorganisationen gelten. Die Bilderberger und die Trilaterale Kommission. Beides vom Finanzdynastien-Konglomerat Rothschild, Warburg, Rockefeller gepartete Weltstaat-Globalisierungsvereine vor dem Herrn. Beide mit starkem Einfluss auf Europa. Diesen starken Einfluss hat auch der halbstaatliche amerikanische Warburg Think Tank Council on Foreign Relations, CFR, der aber für Merkel nicht ad personam zu Mitgliedern ist, weil es sich um einen rein amerikanischen Betrieb handelt. Wir wollen ihn aber hier kurz erwähnen, weil er exakt dieselben plutokratischen Hintermänner hat und die gleichen Ziele. Am 30. September, also nur einige Wochen, nachdem in Europa die Dämme brachen, veranstaltete der CFA eine Tagung namens »Eine globale Antwort auf die Flüchtlingskrise im Mittelmeerraum«, zu der Teilnehmer aus der Think-Tank-Szene, den Medien, der Wissenschaft, den Nichtregierungsorganisationen und der hohen Politik herbeiströmten. Auf diesem Kongress des Sommers 2015 diskutierte unter anderem der Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, William Swing, mit dem EU-Granden Peter Sutherland. Im folgenden Auszüge. Swing. Peter, Sie gründeten die WTO. Das geschah zugunsten dem freien Verkehr von Kapital, Waren und Dienstleistungen. Wer bewirkt das? Menschen. Es gibt aber noch keine freie Bewegung von Menschen. Und das ist das Element, worüber Sie sprechen. Das ist es, was tatsächlich noch fehlt. Migration in großem Ausmaß ist unvermeidbar, notwendig und wünschenswert. Sutherland? Als erstes müssen wir das öffentliche Narrativ, die Erzählung über Migration ändern. Jetzt ist es noch toxisch. Es ist giftig. Migration hat einen schlechten Namen. Wie der Swing? Peter hat damit vollkommen recht. Die Menschen haben Ängste. Und wir müssen mit diesen Ängsten umgehen. Wir müssen ihnen erzählen, dass sie, als ihre Ängste, nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Schon zuvor hatte Peter Sutherland im britischen Oberhaus gesagt, Die EU solle alles daran setzen, die Homogenität ihrer Mitgliedstaaten zu untergraben. Und das ist wörtlich. Jedes Gefühl von Gleichartigkeit und Unterschiedlichkeit müsse verschwinden. Die Zukunft sei der Multikulturalismus. Sutherland, soweit nachgeschoben, war von 1995 bis 2015 Aufsichtsratsvorsitzender der Investmentbank Goldman, wir tun das Werk Gottes, Sachs. Er saß unter anderem als Chairman bei der Royal Bank of Scotland. Er ist Ehrenpräsident des Transatlantic Policy Network, TPN, welche TTIP, also die Transatlantische Handels- und Investmentpartnerschaft, initiierte und gehört der von David Rockefeller gegründeten Trilateralen Kommission an. Der Ire ist außerdem Sonderberichterstatter des Generalsekretärs der UN für Einwanderung und Entwicklung. Und sein Name findet sich in der Leitungskommission der ominösen Bilderberg-Gruppe. Sutherland, in dessen Vita Kudenhove-Kalergis-Plutokratentum klar zutage tritt, sprach auf der CFR-Konferenz auch von widerlichen Internet-Tweets, die bei ihm hereingekommen seien. Er sagte, je widerlicher sie werden, desto erfreuter bin ich. Denn jeder Idiot oder Nicht-Idiot, der die Tweets liest, die besagen, dass ich dazu entschlossen bin, die Homogenität der Völker zu zerstören, hat verdammt recht. Ich bin dazu entschlossen. Wenn ich es morgen tun könnte, würde ich es tun, inklusive meines eigenen Volkes. Zitat Ende. Wer nun denkt, dieser wahrlich starke Tobak gebe die EU-Politik nicht gut wieder und sei lediglich ein alkoholschwangerer Ausrutscher, der vergegenwärtige sich die Worte, die der ehemalige niederländische Außenminister Frans Timmermans nur wenige Tage später sprach, in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der EU-Kommission und EU-Kommissar für bessere Rechtsetzung, interinstitutionelle Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtecharta. Hier der O-Ton aus Timmermans Rede während des sogenannten Grundrechte-Kolloquiums der EU im Oktober 2015. Zitat: Multikultur wird heute in einigen Teilen Europas als Bedrohung angesehen. Multikultur bringt sicherlich Herausforderungen mit sich. Aber Multikultur ist das Schicksal der Menschheit. Es wird künftig nichtmals in den entlegensten Ecken dieses Planeten eine Nation geben, die in ihrer Zukunft vom Multikulturalismus ausgespart bleibt. Denn auf dieses Ziel steuert die Menschheit zu. Und die Politiker, die ihren Wählern einen anderen Weg anpreisen, in dem es um einzigartige Kulturen geht, die verkaufen etwas, das keine Chance haben wird. Europa wird multikulturell sein, wie alle anderen Teile der Welt. Ende Zitat. Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, sprach jeden einzelnen dieser Sätze mit nachdrücklicher Betonung aus, als er auf dem vom 1. bis 2. Oktober 2015 veranstalteten Annual Colloquium on Fundamental Rights in the EU das Wort erhielt. Das zentrale Thema des Kolloquiums stand unter dem Motto Toleranz und Respekt, Antisemitismus und Antimuslimismus, Hass in Europa vorbeugen und bekämpfen. Das klingt halbwegs interessant. Wirklich interessant ist, dass eben jene EU-Veranstaltung, in der Timmermans die flächendeckende Multikulturalisierung Europas ankündigte, von anderen zeitlich vorangehenden hochrangigen Besprechungen gespeist und angestoßen wurde. Diese High-Level-Meetings und Working-Level-Discussions fanden am 2. und 16. Juni 2015 in Brüssel statt. Im Zuge eines mit 185 Millionen Euro dotierten Projekts, das verantwortet und an beiden Terminen geführt wurde durch EU-Vizepräsident Timmermans auf der einen Seite und auf der anderen durch die Vertreter von 7 Großlogen. Die Namen und Logen poppen jetzt gerade als Text auf. Sie können sie mitsamt des Events auch im Quellenanhang unter einer EU-amtlichen URL gegenchecken. Über diese Einflussnahme schreibt auch ein Freimaurer in einem selbstkritischen Buch, das von aktiven Brüdern trotzdem positiv besprochen wurde. Wörtlich lesen wir dort, die Präsenz der Freimaurerei in der europäischen Politik sei, Zitat, wichtig, wie die augenblickliche notwendige Mitarbeit in den akuten Flüchtlingsfragen. In der Europäischen Kommission wird die Kompetenz der Freimaurer erkannt, gehört und beachtet. Die UNO verfügt über eine vergleichbare Einrichtung, bei der Freimaurer ebenfalls über ein Stimmrecht verfügen. In Brüssel vertreten Brüder und Schwestern aus verschiedenen Staaten die Interessen des Bundes. Zitat Ende. Es ist trotz alledem insgesamt gesehen ein schönes, gutes Buch, das an vielen Stellen den ursprünglichen positivistischen Geist der Freimaurerei vorstellt. Die realpolitische Umsetzung sieht nicht immer so erhebend aus. Kaum so, wie Bruder Krafzig sich das wohl wünscht. Während der in Britannien nicht unumstrittene europäische Zentralisierungsplan von Maastricht in die Zielgerade kam, berichtete die britische Wochenzeitung The Economist mit Ausgabe vom 26. Dezember 1992 von, Zitat, einem starken, im Europäischen Parlament agierenden Freimaurernetzwerk, das in Verdacht steht, korrupte Geschäfte von Brüdern zu verschleiern. Zitat Ende. Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut. Da Timmermans Logenkonferenz in die erste Junihälfte des entscheidenden Migrationsjahres 2015 datiert, sehen wir, wie früh die Bruderschaften sich in die aufkommenden Ereignisse eingemischt haben. Sie setzten sich damals nicht nur für zwei Jahre später dann wirklich ergriffene Maßnahmen gegen Hate Speech ein, sondern auch, Timmermans Conclusio sagt es offen und ehrlich, für die Multikulturalisierung Europas. Die politaktiv antreibende Kraft in diesem Projekt ist heute ganz ohne Zweifel eine Politikerin, die man unter dem Beinamen Die Raute kennt. Da nun die Loge bekannt dafür ist, die Machtelite aufzubauen oder einzufangen. Und da man in den letzten 20 Jahren auch Frauen in dieses Erfolgsprogramm einbezieht, ist davon auszugehen, dass die deutsche Kanzlerin tatsächlich eine Schwester der verschwiegenen Geheimgesellschaft ist. Angesichts ihrer sehr gehobenen Machtstellung in der äußeren Welt kann Merkel in der Loge keinen geringen Einweihungsgrad bekleiden. Die Frage bleibt aber, wie viel selbst ein Hochgradmitglied über die politischen Absichten der Maurerei wirklich weiß bzw. erfährt. Wie viel erfahren Brüder und Schwestern, die scheinbare oder echte Europäer sind, über die okkulten Pläne gegenüber EU-Europa? Man darf hier nicht aus den Augen verlieren, dass die Arbeiten der politischen Logen entlang eines zeitlichen Drehbuchs verlaufen, das von der Bibelprophetie bestimmt wird. Wer diese kennt, weiß, dass die Schicksalsstories in den Überlieferungen keineswegs linear verlaufen. Ein gutes Beispiel ist das Schicksal des Turms von Babel, der von Exegeten völlig zu Recht mit der EU und seinem Parlament in Eins gesetzt wird. Der Turm wird erst errichtet und dann vernichtet. Der Story zufolge, weil Gott Jahwe den größenwahnsinnigen Erbauern zürnt. Soweit Teil 2. Teil 3 beschäftigt sich vor allen Dingen mit Geheimdiensten, Einzelpersönlichkeiten und Organisationen, die als Todesengel Europa aufs Schafott führen. Wir lernen die Player kennen, beobachten ihr Vorgehen und die Kampfmethodik bei der Zerstörung unseres Kontinents, ergründen ihre Motive.